Ja, dann herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Danke für das Kommen und fürs Interesse auf alle Fälle. Zu unserem heutigen Vortrag: Geld regiert die Welt, doch wer regiert das Geld? Zur Kritik des regressiven Antikapitalismus. Veranstaltung wurde organisiert vom stipendiatischen AK-Antisemitismus innerhalb der Rosa-Luxemburg-Stiftung und dem Landesarbeitskreis Shalom der Linksfraktion in Berlin. Die vergangenen Veranstaltungen waren ja geprägt, also hatten das Thema des israelbezogenen Antisemitismus im Fokus, und wir dachten uns jetzt vor allem in Zeiten der ökonomischen Krise ist es auch wichtig, nochmal eine Analyse zu betreiben der antikapitalistischen Bewegungen, so wie wir sie jetzt gerade vorzufinden haben, und welche Äußerungen da kritikwürdig sind und halt eben auch zu antisemitischen Äußerungen führen können. Da wird Sebastian auch noch mehr zu sagen. Sebastian hat in verschiedenen Zeitschriften und Magazinen journalistisch und wissenschaftlich publiziert. Seine bekannteste Publikation ist hat er zusammen mit Samuel Salzborn verfasst, Antisemiten als Koalitionspartner, Fragezeichen. Und ich würde mal jetzt ein bisschen scherzhaft behaupten, dass ihn die Studie ein bisschen zur Persona non grata innerhalb der Linkspartei gemacht hat, was für uns natürlich Grund genug ist, ihn hier einzuladen und seinen Vortrag zu hören. Er wird ungefähr 45 Minuten sprechen, nicht wahr? Und im Anschluss haben wir dann noch die Möglichkeit, nochmal auf Fragen einzugehen, die ihr vielleicht habt, und überhaupt nochmal in die Diskussion zu kommen. Die Veranstaltung wird auch aufgenommen, das heißt, ihr könnt euch das Audio-File dann nochmal runterladen und nochmal anhören, wenn ihr Interesse habt. Das findet ihr dann auf der Internetseite des Bak Shalom oder des AK-Antisemitismus. Okay, dann würde ich bitten, Sebastian vorzuführen. Ja, vielen Dank für die Einführung, Stefan. Vielen Dank auch für die Einladung zur heutigen Veranstaltung. Ich probiere es mal ohne Mikro, weil wenn ich hier ein Mikro habe, dann muss ich immer so da sitzen. Ich hoffe, das funktioniert. Wenn nicht, dann protestiert einfach. Was ich auch sehr interessant fand, dass im Vorfeld der Veranstaltung in der Jungen Welt schon gepoltert wurde, dass ich mal wieder im Rahmen der Linkspartei eingeladen sei und Gelder der Rosa-Luxemburg-Stiftung ausgegeben würden, um ihre Feinde einzuladen. Das ist insofern interessant, weil ich vor ja jetzt doch schon 10 Jahren mal Studienstipendiat der Rosa-Luxemburg-Stiftung war, für 3 Jahre. Und genau diese Diskussion über Kapitalismuskritik, regressive Kapitalismuskritik, auch seit dieser Zeit schon führe. Insofern freue ich mich ganz besonders, auch heute hier in den Räumen der Amadeo-Antonio-Stiftung darüber sprechen zu können. Ich muss mal schauen, ob ich es in einer Dreiviertelstunde schaffe. Ich werde keinen strikt theoretischen Vortrag halten. Sowas habe ich mir mittlerweile abgewöhnt. Ich glaube, das bringt es nicht. Da kann man dann Texte dafür lesen und die viel besser anhand von Texten diskutieren. Was ich versuchen werde, also es geht natürlich nicht ohne theoretische Ausführungen über den Zusammenhang einer bestimmten Kapitalismuskritik und antisemitischen Denkformen in Bezug auf die marxische Fetischkritik. Ich werde aber vor allem anhand von konkreten Beispielen oder an einer Broschüre von Verdi und der Heuschreckendebatte versuchen aufzuzeigen, wie eine Kapitalismuskritik nicht aussehen sollte. Mir scheint das Thema aber deshalb wichtig, weil gerade vor dem Hintergrund, das wurde in der Anmoderation auch angesprochen, vor dem Hintergrund der aktuellen ökonomischen Situation und der Krise in Europa eine Diskussion über die Verfasstheit der kapitalistischen Gesellschaftsformation und auch über mögliche Alternativen aktueller denn je ist. Und gerade Deutschland als selbsternannter Exportweltmeister, in Anführungszeichen, hat meines Erachtens durch seine ökonomische Politik einen sehr großen Anteil an der Misere in vielen europäischen Ländern. Es werden unglaublich harte, krasse Sparprogramme durchgedrückt. Deutschland ist auch das einzige OECD-Land, in dem faktisch seit 1980 die Reallöhne gesunken sind. Es gibt eine zunehmende Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen, einen Verlust einheitlicher Standards, also Auflösung von Tarifverträgen, diese ganze Diskussion über Billiglöhne, Leiharbeiter, führt dazu, dass man darüber nachdenken sollte, wie der Kapitalismus momentan verfasst ist. Interessant ist, dass trotz der deutschen Politik nach Umfragen die Mehrheit der Deutschen die Staatsverschuldung als das dringendste Problem begreift. Also keineswegs irgendwie die Senkung der Löhne oder die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, sondern die Staatsverschuldung. Also mir persönlich ist es relativ egal, wie hoch Deutschland verschuldet ist. Und mir ist es wichtig, dass ich zu relativ guten Bedingungen arbeiten kann und auch einigermaßen gut Geld verdiene. Aber allein in dieser Sorge um die Staatsverschuldung Deutschlands kommt, denke ich, schon so dieser Topos zum Ausdruck, dass das Gemeinwohl des Staates eben über die individuellen Interessen gestellt wird. Anstehen müsste, denke ich, gerade auch unter einer reformistischen Perspektive eher eine Diskussion über Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Das ist auch was Marx in seinen Schriften schon als kapitalismusimmanente Forderung angebracht hat, die sinnvoll zu führen wäre. Genau das passiert aber nicht. Obwohl angesichts einer gesellschaftlich immer weiter ansteigenden Produktivität größere Mengen materiellen Reichtums von immer weniger Menschen hergestellt werden können, was eigentlich eine optimale Situation wäre, um auch eine andere Form der Produktionsverhältnisse einzurichten, also dass genau dieses Theorem, das Marx formuliert hat, dass die kapitalistische Gesellschaftsformation eine historisch ungekannte, bisher einmalige Freisetzung der Produktivkraftentwicklung hervorgebracht hat, die aber eben durch die Produktionsverhältnisse gehemmt werden, also durch die kapitalistischen Produktionsverhältnisse. Dieser Rahmen der Produktionsverhältnisse wird aber nicht automatisch gesprengt, also es gibt keinen Automatismus hin zu einer anderen Form der Vergesellschaftung. Und auch das Proletariat hat die ihm angedachte historische Rolle des revolutionären Subjekts nicht ganz angenommen. Insofern ist aus meiner Sicht der orthodoxe Marxismus obsolet geworden, genauso wie alle realsozialistischen Modelle historisch komplett gescheitert sind und gerade keine emanzipatorische Perspektive geboten haben, sondern vielmehr autoritär strukturierte Staaten waren, die in den Hochzeiten des Stalinismus zu Gulag, Zwangsarbeit und einem unglaublichen Terror geführt haben. Vor diesem Hintergrund des Scheiterns realer Alternativen zum Kapitalismus scheint aber die heutige Situation trotzdem dazu angetan zu sein, genau darüber nachzudenken. Und das passiert ja auch, aber wie ich denke, mit sehr ideologischer, teils reaktionärer Ausrichtung. Und da ist es wichtig festzuhalten, dass eben nicht jede Kritik am Kapitalismus fortschrittlich ist und auch historisch nicht jede Kritik fortschrittlich war. So kann eine Kritik am Kapitalismus durchaus auch zu einer Rückkehr in vormoderne Gesellschaftsstrukturen anstreben und damit die Errungenschaften der bürgerlichen Gesellschaft zerstören. Eine Errungenschaft der bürgerlichen Gesellschaft wäre aus meiner Sicht eine abstrakte Vermittlung von Herrschaft, also eine Auflösung unmittelbarer Abhängigkeits- und Hierarchieverhältnisse. Ein Problem ist, dass die Linke sehr allgemein gefasst und auch die Arbeiterbewegung lange Zeit nicht wahrhaben wollte, dass es auch eine reaktionäre Kritik am Kapitalismus gibt und gab und es zum Teil auch eben bis heute nicht will. Da kommen dann so, ich würde sagen, Querfrontprojekte à la Jürgen Elsässer raus mit seiner Initiative gegen das Finanzkapital. Das zeigt sich aber auch, das werde ich dann auch an Beispielen jeweils noch ausführen, an der Kritik der Neonazis an der Globalisierung. Die Linke hat lange Zeit die antikapitalistische Agitation der Nazis oder des Antikapitalismus von rechts abgetan, als eigentlich gar nicht gegen den Kapitalismus gerichtet. Es gibt dieses berühmte Bild auch von John Hartfield, das kennen wahrscheinlich die meisten von euch, hinter dem Faschismus steht das Kapital, also wo Hitler so dasteht und dann der Kapitalist im Hintergrund ihm Geldscheine überreicht. In dieser Denkweise scheint der Antikapitalismus der Nazis vor allem darin zu bestehen, dass das Proletariat vom Klassenkampf abgelenkt werde. Ich glaube, diese Auffassung ist mehr als problematisch, weil sie die Wirkungsmächtigkeit von Ideologie unterschätzt. Und das kann man auch historisch plakativ sehr gut an einem Umgang in der Arbeiterbewegung mit dem Antisemitismus und mit antisemitischen Bewegungen aufzeigen. Ein berühmtes Zitat, das Bebel zugeschrieben wird, das eigentlich von Gronawitter, einem österreichischen Sozialdemokraten, stammt. Das besagt, Zitat, Antisemitismus ist der Sozialismus der dummen Kerls von Wien. Das ist in Bezug auf Lueger und die christlich-soziale Partei in Österreich gewesen. Es gibt aber auch von Friedrich Engels eine Aussage, wo er sagt, die Antisemiten ackern und säen, wir aber werden ernten. Und da ließen sich Unmengen weitere Zitate dieser Art anführen, die alle aufs Gleiche hinauslaufen, nämlich ein Versuch, an eine antikapitalistische Agitation der Antisemiten anzuknüpfen, die zu entlarven und zu radikalisieren und deutlich zu machen, dass die Antisemiten eigentlich gar nicht die Interessen der Arbeiter des Proletariats vertreten, also nicht die wahren Interessen des Proletariats vertreten. Da wäre dann zum einen zu diskutieren, was überhaupt wahre Interessen sind, ob es sowas wie Klasseninteressen gibt, was ich stark bezweifeln würde. Und die Tatsache, dass Antisemiten Juden auch wirklich hassen können und sich dafür entschieden haben, Juden zu hassen, ist nicht mit so einer orthodox-marxistischen Analyse einzuholen, sondern nur ideologiekritisch, was ich versuchen werde in meinem Vortrag auch kurz anzureißen, wie das theoretisch zu fassen wäre. Insofern spreche ich auch bewusst nicht von einer verkürzten Kapitalismuskritik, weil der Begriff verkürzt impliziert, dass man diese Verkürzung verlängern könnte und dann würde es eine richtige Kapitalismuskritik. Deswegen spreche ich auch von regressiver oder einer falschen Kapitalismuskritik, weil diese Form des Antikapitalismus von rechts keine Anknüpfungspunkte für eine emanzipatorische Theorie bietet. In meinem Vortrag werde ich jetzt aber nicht den Fokus auf die historische Dimension legen, sondern wie angekündigt auf diese immer wiederkehrende Debatte über Heuschrecken versuchen aufzuzeigen, wie Kapitalismuskritik nicht aussehen sollte. Diese Heuschreckendebatte wurde angestoßen, das werde ich nachher auch noch dann ausführen, von Müntefering im Jahr 2004, 2005 und hat dann zu sehr großen, interessanten Blüten geführt. Ich werde aber einsteigen, weil sich das natürlich aktuell anbietet, mit der Occupy-Bewegung, die ja letztes Jahr so als die Bewegung galt, die jetzt Kapitalismuskritik voranbringt, wobei sie vor allem das Finanzkapital in den Fokus der Kritik gestellt hat. Die Frage ist schon, warum sich noch mit Occupy zu beschäftigen. Meines Erachtens ist diese Bewegung vorbei. Also der harte Winter hat irgendwie doch zu einer Räumung der Parks dann auch geführt. Es gab natürlich polizeiliche Repression. Und es gab einen Versuch der Verstetigung, der aber ziemlich gescheitert ist. Zugleich gab es aber natürlich auch in Deutschland in vielen Städten Demonstrationen. Und diese Bewegung gab vor, das sind eben diese berühmten 99%, für diese 99% zu sprechen. Es ist aber eine Bewegung, die explizit kein politisches Programm hatte, sondern vielmehr amorph oder hybrid sich gesehen hat. Und in dieser Bewegung, deswegen gehe ich aber darauf ein, wurde eine Kapitalismuskritik betrieben, die vor allem moralisiert und personalisiert. Ich werde aus dem Gründungsmanifest von Occupy kurz vorlesen, wo gerade dieser amorphe Charakter deutlich wird. Das habe ich von der Homepage von Occupy Oldenburg gefunden. Das findet sich aber auf verschiedenen Homepages. Zitat. Wir sind keine Partei, kein Verein, keine Organisation und wollen es auch nicht werden. Wir sind in erster Linie eine Bewegung. Es gibt keine Hierarchien, keine Anführer, keine festen Posten. Und so weiter, geht eine Weile und dann kommt ganz lange Ausführung, wer wir sind. Wir sind keine Waren in den Händen der Politiker und Banker. Wir sind Menschen wie du und ich. Wir sind Mütter und Väter. Wir sind Akademiker und Menschen ohne Bildungsabschluss. Wir sind Wissenschaftler, Politiker, Studenten, Schüler und Hausfrauen. Wir sind arm oder wohlhabend. Und einige von uns sind sogar reich. Wir sind Angestellte, Arbeiter, Selbstständige, Arbeitslose oder Arbeitgeber. Wir sind Deutsche oder aus einem anderen Land. Wir sind Christen, Moslems, Buddhisten, Philosophen und Atheisten. Als Fußnote, da hat Alex Feuerherd in einem Vortrag zu einem ähnlichen Thema darauf hingewiesen, interessant ist, was sie da nicht sind, nämlich keine Juden. Yeah. Wir sind Christen, Moslems, Buddhisten, Philosophen und Atheisten. Wir sind heterosexuell, bisexuell, homosexuell. Wir sind Intellektuelle, Künstler, Musiker, Freaks und Normalos. Wir sind die 99%. Zitat Ende. Das ist ein unglaublich moralisierender Pathos, in dem zum Ausdruck kommt, dass die Occupy-Aktivisten wüssten, was die Interessen der 99% seien und gerade für diese Interessen eintreten wollen oder für sich in Anspruch nehmen, dafür einzutreten. Das ist nicht nur anmaßend, sondern darin kommt auch eine manichäische Auffassung der Gesellschaft zum Ausdruck, dass es nämlich eine kleine Finanzelite gibt, die durch die 1% repräsentiert werden, denen entgegenstehen der Rest der Gesellschaft, eben wir alle, Menschen wie du und ich, fühlt sich jeder angesprochen. Und diese kleine Finanzelite wird eben gegen den Rest der Gesellschaft gestellt. Klar ist, diese 1% der Bevölkerung beherrscht die anderen 99% und manipuliert die Gesellschaft zu ihren Gunsten. Das sind die herrschenden Kräfte. Das ist immer mit der Technik. So. Irgendwie ist sie aus dunkler geworden, kann das sein? Nein. Die herrschenden Kräfte, also diejenigen, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Und so eine Auffassung von Gesellschaft, die eine sehr oberflächliche, vereinfachende Auffassung darstellt, ist ein Einfallstor für Verschwörungstheorien. Und das, deswegen habe ich so eine PowerPoint-Präsentation gemacht, die zum Glück jetzt funktioniert. Solche Verschwörungstheorien zeigen sich, da kann man unzählige Beispiele finden. Das ist jetzt eine Demo von Herbst 2011 in Kiel, der Occupy-Bewegung. Fand ich sehr bezeichnend, also auf dem Transparent, Geld regiert die Welt, aber wer regiert das Geld? Stellt Fragen, sucht Antworten. Das erinnert nicht nur an bestimmte Formen der sogenannten Freiwirtschaftslehre, also Silvio Gesell oder Margaret Kennedy ist eine bekannte Theoretikerin, wo versucht wird, Geld ohne Zinsen oder eine Geldform zu finden, die ohne Zinsen funktioniere. Das Problem dabei ist aber, denke ich, bei so einem Transparent, das kommt so pseudokritisch daher, also stellt Fragen, sucht Antworten, als ob so eine Frage wie, wer regiert das Geld, unglaublich revolutionär und wäre und sich eigentlich niemand zu stellen traue, das kommt immer mit diesem Gestus des Tabubruchs daher. Wir fragen jetzt mal was, was die Gesellschaft sich eigentlich nicht zu fragen traut. Dieser Gestus des Tabubruchs, das ist übrigens genau das, was krass macht. So, ich sage jetzt mal was, was sich niemand traut zu sagen, was aber eigentlich die Mehrheit der Gesellschaft denkt, aber ich bin jetzt jemand, der es mal wirklich ausspricht. Derartige Denkmuster, also dass es jemanden gäbe oder eine gesellschaftliche Gruppe oder im schlimmsten Fall eine klar personalisierbare Gruppe von Menschen, die das Geld regiere, findet sich nicht nur in gesellschaftlichen Randbereichen und die Occupy-Bewegung war ein absoluter gesellschaftlicher Randbereich, der umso heftiger eingefordert hat, für die 99% zu stehen, je weniger sich die Menschen dafür interessiert haben, was sie eigentlich tun. Aber das genau dieser, wir reden für alle, die anderen wissen es halt nur nicht, wir machen es trotzdem. Das zeigt sich aber nicht nur in gesellschaftlichen Randbereichen, sondern auch hier, um das zu illustrieren, das Cover des Spiegels vom Dezember 2011. Geld regiert die Welt und wer regiert das Geld? Eine Expedition in die Machtzentren der Finanzmärkte. Das Interessante dabei ist nicht nur, dass die Staatschefs von vier der größten Wirtschaftsnationen abgebildet sind, sondern die natürlich als Marionetten fungieren. Die hängen irgendwie an Fäden der Global Stock Exchange. Das heißt, die Staatschefs, also selbst der amerikanische Präsident, ist eigentlich nur eine Marionette des internationalen Börsenkapitals. Es gibt also irgendwie einen intransparenten Bereich in der Gesellschaft, eine kleine Elite oder Finanzelite, die real die Gesellschaft beherrscht, beeinflusst, aber dies wohl nur aus dem Hintergrund tut. Also irgendjemand zieht die Fäden. Das ist genau dieses Einfallstor für Verschwörungstheorien. Und das sind eben die 1%, gegen die sich die Wut der Occupy-Bewegung richtet, die sich als Vollstrecker des Mehrheitswillens wähnt. Ich bin 99% und ich bin wütend. Das finde ich auch insofern interessant, weil natürlich in diesen Masken, die dann alle zum Ausdruck kommen, auch so ein Wille zur Entindividualisierung zum Ausdruck kommt. Also wir sind alle irgendwie gleich, wir sind gesichtslose 99%, die gegen die kleine Elite vorgehen. Und natürlich wichtig, ich bin wütend. Also ich bin 99%, das ist genau diese Anmaßung, die ich vorher meinte, mit diesem für die Mehrheit sprechen zu wollen oder zu denken, das tun zu können. Das ist, glaube ich, ähnlich, wenn man sich das historisch anschaut, dass die Arbeiterbewegung oder kommunistische Bewegung ja immer dachten, sie sprechen für die Klasseninteressen des Proletariats. Da gibt es eine theoretische Diskussion darüber, ob es sowas wie eine Klasse an sich gibt oder eine Klasse an und für sich, also ob das Proletariat objektive Interessen hat, das nur nicht selbst weiß und es Aufgabe der Kommunisten sei, dem Proletariat die eigenen Interessen vor Augen zu führen, also das Proletariat von der Klasse an sich zur Klasse an und für sich zu machen. Ich halte das alles für anmaßend, als ob sowas wie richtige Bedürfnisse gäbe oder richtige Klasseninteressen, die zu vertreten wären. Wenn diese Wut, die dieser gesichtslose Occupy-Demonstrant zum Ausdruck bringt, dann praktisch wird, dann haben die 1% natürlich nichts mehr zu machen, nichts mehr zu lachen. Und was die Demonstranten gerne mit ihnen machen würden, wurde auch mehrmals auf Occupy-Demonstrationen offen artikuliert. Eine Welt ohne 1% ist nötig und längst überfällig. Auch gut, dass das ohne noch zweimal unterstrichen wurde, dass man es auch ja versteht. Man könnte natürlich polemisch zugespitzt sagen, dass in so einem Transparent im schlimmsten Fall der Wille zum Pogrom zum Ausdruck kommt. Was macht man mit den 1%? Wenn eine Gesellschaft ohne 1% nötig ist, dann müssen diese 1% beseitigt werden. Auf jeden Fall kommt aber in dieser Vorstellung eine oberflächliche Gesellschaftsanalyse zum Ausdruck, dass eben die 1% alles beherrschen würden. Und das ist affin zu Verschwörungstheorien und, was ich mehrmals sagte, hat eine offene Flanke hin zum Antisemitismus. Nämlich dann, wenn genau diese 1% personalisiert wird, wenn klar benannt wird, wer diese 1% eigentlich sind. Und das wusste ein Demonstrant in New York ganz genau und wollte es natürlich auch der Welt mitteilen. Das ist von einer New Yorker Occupy-Demonstration, also Google. Warum der noch Google drüber schreibt und diesen Pfeil, ist mir nicht ganz klar geworden. Aber Wall Street Jews, Jewish Billionaires und Jews and Federal Reserve Bank. Hierzu auch noch ein zweites. Google, Jewish Billionaires, das ist jetzt irgendwie klar. Irgendwie. Und das macht ja gerade, glaube ich, diesen amorphen Charakter der Occupy-Bewegung aus, dass dann wahrscheinlich der Typ mit der Mütze neben dem gedacht hat, nee, das ist falsch und ich schreibe mein Schild wrong mit Pfeil drauf und jemand hält I love Jews, was ja auch eine total bescheuerte Aussage ist. Aber das macht, glaube ich, genau diesen, ich meine, die beiden Leute finden das dann scheiße, dass der gegen die Jewish Billionaires hetzt und bringen das zum Ausdruck. Könnte man jetzt drüber diskutieren, wie die Kräfteverhältnisse in dieser Occupy-Bewegung sind, das wage ich nicht einzuschätzen. Ich glaube, das ist auch nicht theoretisch in irgendeiner Form vorwegzunehmen. Das Problem ist aber, dass genau solche Positionen eben gegen die jüdischen Milliardäre, gegen die jüdische Dominanz des Finanzkapitals und der Wall Street immer wieder auf diesen Demonstrationen geäußert wurden und dass die einzige Form des Protests ist, dass jemand sich halt hilflos mit einem Schild wrong daneben stellt. Und das ist Ausdruck genau dieser Programmlosigkeit, die ja zelebriert wurde. Wir lassen uns nicht vereinnahmen, wir sind Menschen wie du und ich, 99%. Da kommen dann halt auch genau solche Positionen. Ich glaube, um es mal kurz zusammenzufassen, dass es zwei Hauptprobleme genau in dieser Form des Antikapitalismus, der Kapitalismuskritik gibt. Das ist diese Moralisierung, also dieses Ich bin wütend und aus der Wut leite ich irgendwie irgendwas ab. Dieses Wir sind die Guten, die Mehrheit gegen die ausbeutende Minderheit und dieser moralische Auftrag, der eben umso vehementer umgesetzt wird, je deutlicher wird, dass sich die 99% einen Scheißdreck für die Occupy-Bewegung interessieren. Das Zweite, und das ist das noch problematischere, die Personalisierung, also die Bösen, die 1% haben Namen, Adressen, sind benennbar. Manchmal werden sie auch nicht genannt, weil man hat Angst vor ihnen, weil sie manipulieren ja eigentlich die Gesellschaft und die Presse und deswegen kann man es nicht sagen. Aber wir trauen uns das jetzt mal, also dieser tabubrecherische Gestus erhöht noch das Gefühl moralischer Erhabenheit. So viel zur Occupy-Bewegung. Ich glaube, es gibt aber noch einen Bereich, der auch wichtiger ist, weil die Occupy-Bewegung ein Randphänomen war, ich glaube auch nicht reaktiviert oder sich reaktivieren kann. Dieser wichtige Bereich, in dem ich heute stärker drauf eingehen werde, sind die Debatten in Parteien, aber auch in den Gewerkschaften, was ich am Beispiel der vielbeschworenen Heuschreckendebatte versuchen werde darzulegen. Mir ist das deshalb auch wichtig, weil ich selbst in Gewerkschaften aktiv bin, genau da auch diese Diskussionen ständig führe und auch gerne darüber diskutieren würde, weil es immer wieder schwer ist, mit Leuten auf so einer alltäglichen Ebene diese Debatten zu führen, weil man da natürlich nicht mit einem viertelstündigen Referat über die Marxische Fetischkritik kommen kann, wenn es dann um konkrete alltägliche Fragen geht. Diese Heuschreckendebatte begann als Müntefering, damals noch eine viel wichtigere Position in der SPD innehaben, in der Diskussion oder 2004, im Herbst 2004 eine Aktualisierung des Parteiprogramms forderte und eine kapitalismuskritische Position einnahm, wie er das meinte, und in einem öffentlichen Vortrag im November 2004 folgendes sagte, Zitat, wir müssen diejenigen Unternehmen, die die Zukunftsfähigkeit diejenigen Unternehmern, die die Zukunftsfähigkeit ihrer Unternehmen und die Interessen ihrer Arbeitnehmer im Blick haben, helfen gegen die verantwortungslosen Heuschreckenschwärme, die im Vierteljahrestakt Erfolg messen, Substanz absaugen und Unternehmen kaputt gehen lassen, wenn sie abgefressen haben. Kapitalismus ist keine Sache aus dem Museum, sondern brandaktuell. Zitat Ende. Der eigentliche Auslöser der Debatte war aber ein Interview, das Müntefering wiederum am 17. April 2005 in der Bild am Sonntag gegeben hat. Da sagte er, Zitat, manche Finanzinvestoren verschwenden keinen Gedanken an die Menschen, deren Arbeitsplätze sie vernichten. Sie bleiben anonym, haben kein Gesicht, fallen wie Heuschreckenschwärme über Unternehmer her, grasen sie ab und ziehen weiter. Gegen diese Form von Kapitalismus kämpfen wir. Zitat Ende. Also einmal ist klar, es wird nicht gegen Kapitalismus als eine Gesellschaftsformation gekämpft, sondern gegen den Heuschreckenkapitalismus. Diese Aussagen von Müntefering wurden aufgegriffen von der IG Metall auf der Titelseite ihres Mitgliedermagazins Metall im Mai 2005. Und das Mitgliedermagazin Metall ist eine der auflagenstärksten Zeitschriften in Deutschland. Die IG Metall hat 2,2 Millionen Mitglieder, das kriegen alle Mitglieder, also es hat eine unglaubliche Breitenwirkung. Das war das Titelbild. Ich habe leider nicht mehr das ganze Titelbild gefunden, da steht dann eigentlich noch Metall drüber. Und illustriert wurde diese Karikatur, wurde der Titel dann, der Titel war nämlich US-Firmen in Deutschland, die Aussauger und dann diese Karikatur und eine Stechmücke im Nadelstreifenanzug, die eben zynisch grinsend den Zylinder hebt, der in Amerika farben ist und ein goldener Raffzahn unter dem langgebogenen Rüssel glitzert. Den sieht man jetzt hier in der Karikatur. Ja doch, das sieht man einigermaßen. Das war die IG Metall Zeitschrift. Da gab es einen offenen Brief von Gewerkschaftern, die sich gegen das Titelbild gewandt haben, auch antisemitische Stereotypen klar kritisiert haben. Das wurde aber trotzdem nicht zurückgenommen, sondern es gab eher ein verteidigendes Statement der Macher der IG Metall Zeitschrift. Und die Metall, das nur als Nebenbemerkung, wurde jahrzehntelang von Jakob Moneta als Chefredakteur gemacht. Für diejenigen, die sich in Geschichte der westdeutschen Linken auskennen, ist das so eine Ikone, unglaublich wichtiger Typ, der lange Zeit in Palästina auch gelebt hat, ein jüdischer Linker, aber das nur als Fußnote. Ich werde aber hauptsächlich auf eine Verdi-Broschüre eingehen, und zwar habe ich das heute deshalb gewählt, weil diese Broschüre 2007 vom Bereich Wirtschaftspolitik herausgegeben wurde, die seinerzeit von Michael Schlecht geleitet wurde. Michael Schlecht sitzt seit 2009 für die Linkspartei im Bundestag, ist da, glaube ich, wirtschaftspolitischer Sprecher oder so. Chefvolkswirt, danke. Das heißt, da kann man genau diese Überschneidung zeigen von Sozialdemokratie, Gewerkschaften, Linkspartei. Und das deckt doch einen sehr großen gesellschaftlichen Bereich ab, was mir für eine gesamtgesellschaftliche Breitenwirkung auch wichtiger zu sein scheint, als jetzt irgendwelche durchgeknallten Occupy-Demonstranten. Diese Broschüre, da werde ich auch gleich verschiedene Karikaturen drauf zeigen, die hieß Finanzkapitalismus, Geldgier in Reinkultur. Die lässt sich auch bis heute im Internet runterladen und ist durch die ganze Broschüre hinweg mit Heuschrecken bebildert, was eben nicht zuletzt eine Konsequenz aus dieser Heuschrecken von Müntefering angestoßenen Heuschreckendebatte darstellt. Die Heuschrecke ist eine Metapher, die, das ist die Broschüre, den werde ich gleich auch noch genauer zeigen. Da sieht man auch schon vorne drauf den Heuschreckenschwarm. Die Heuschrecke ist aber bis heute auch in gewerkschaftlichen Kreisen eine gerne verwendete Metapher oder Bebilderung gesellschaftlicher Verhältnisse. Das ist das Titelbild der Zeitschrift Mitbestimmung, die von Gewerkschaften und der Hans-Böckler-Stiftung herausgegeben wird, die mir auch jeden Monat zugestellt wird. Finanzmärkte, warum die Politik sich behaupten muss. Das Interessante da, also von Dezember 2011. Das Interessante dabei finde ich, dass die Heuschrecke auch an einem Faden hängt. Also da hängen jetzt alle an Fäden. Standards sind pur, irgendwie die Finanzindustrie symbolisiert durch die Hochhäuser, das Parlament, der Euro, die EU, nur Occupy oder diese Occupy-Maske ist irgendwie draußen. Alle anderen hängen auch an Fäden. Jetzt habe ich nicht verstanden, warum die Heuschrecke. Eigentlich ist die Heuschrecke doch immer das, was irgendwie die Fäden zieht. Oder es gibt aber auch noch, bei der radikalen Linken kann man auch, und jetzt radikale Linke verstanden als eben die außerparlamentarisch aktiven Linken, vor allem bei den Autonomen taucht in unterschiedlichen Kontexten immer wieder die Heuschrecke auf, dass ein tolles 80er Jahre Agitprop-Autonom-Plakat, wo man denkt, das kann es 2007 eigentlich gar nicht mehr geben, aber natürlich heraus zum revolutionären 1. Mai, Heuschreckenalarm, Und das ist auch wieder dieser Typus des einsamen Kämpfers mit der Zwille, natürlich. Womit kämpfen Autonome? Mit Zwillen. Und sie wehren die Heuschrecken ab, die nämlich kommen wahrscheinlich nach Kreuzberg natürlich, die nach Kreuzberg kommen und dort die Häuser aufkaufen und die Mieten steigen lassen. Das Problem dabei ist natürlich, gibt es eine reale Entwicklung, man kann es Gentrifizierung nennen, wie auch immer. Es gibt ein Problem, dass in vielen Stadtteilen Mieten steigen. Ich wohne jetzt in Leipzig, da gibt es genau die gleiche Entwicklung, wahrscheinlich nicht ganz so stark wie in Berlin, aber Vertreibung alteingesessener Mieter und so weiter, das sind reale gesellschaftliche Probleme, die man diskutieren muss, die man angehen muss, aber eben nicht als Zwillenautonome, der Heuschrecken abwehrt. Als letztes Beispiel für die Allgegenwart oder sehr häufige Verwendung der Heuschreckenmetapher habe ich ein Buch des von mir seit jeher geschätzten Jürgen Elsässer ausgewählt. Der hat ein Buch geschrieben, Angriff der Heuschrecken, Zerstörung der Nation und globaler Krieg. Das deutsche Cover ist relativ unspektakulär, da sind NATO-Soldaten drauf, die glaube ich, so in Afghanistan sind. Viel besser hat mir die italienische Ausgabe seines Buches gezeigt, die jetzt hier eigentlich kommen sollte, die aber leider nicht, was auch immer mir das sagen soll. Da sieht man, das findet ihr auch im Internet. Also Elsässer Buch auf Italienisch, aber Elsässer ist ja ohnehin genau dieser Prototyp des Querfront-Theoretikers, der auch immer wieder Neonazis bei sich auf den Veranstaltungen hat und der die Nation als Form der Organisation eben gegen Globalisierung, gegen das Finanzkapital in Stellung bringen möchte. So, jetzt weiß ich hier gar nicht, was ich damit mache. Ich meine, gehe ich einfach zurück. Was man ja ernsthaft diskutieren müsste und was ich auch nur bedingt tun kann, weil ich kein Ökonom bin, ist die Veränderung der kapitalistischen Gesellschaftsformation theoretisch auf den Begriff bringen zu wollen. Es gab natürlich eine Veränderung der Rolle des Finanzkapitals. Es gibt dann die These vom Ende des Fordismus, dass jetzt ein neues Akkumulationsregime eingetreten sei. Sowas wäre zu diskutieren, welche Rolle Finanzmärkte heute spielen. Es gibt Private Equity Funds und so weiter. Das sind Entwicklungen, die sind theoretisch einzuholen. Das muss man auch versuchen. Das kann man aber natürlich diskutieren, ohne die Heuschreckenmetapher zu verwenden, weil die immer Gefahr läuft, Ressentiments zu bedienen. Was versucht wird durch diese Bebilderung, ist, gesellschaftliche Verhältnisse greifbarer, verständlicher zu machen. Und sie bedient aber eine populistische Kapitalismuskritik, die oftmals antiamerikanisch, wie man an dem IG Metall-Cover gesehen hat, und auch strukturell antisemitisch ist. Die Heuschrecke ist, wenn man sich die Herkunft oder die Genese dieser Metaphorik versucht vor Augen zu führen, Bestandteil einer Kollektivsymbolik im christlichen Europa, einer tief verankerten Bildlichkeit, die zurückgeht auf das Alte Testament, das zweite Buch Mose, wenn man es genau haben will, wo es um den Auszug des Volkes Israel aus der Sklaverei, aus Ägypten geht, der Pharao, der das Volk nicht ziehen lassen will, und Gott, der nach jeder Weigerung des Pharaos eine weitere Plage schickt. Und da sind genau eben die Heuschrecken, die dann als Schwarm über das Land herfallen, alles abgrasen und ein großes Elend hervorbringen. Und das ist natürlich schwer zu fassen, inwieweit so eine Kollektivsymbolik fortwirkt. Aber ich glaube, die Heuschrecke, die spricht ganz viel an. Also das sind wie so Chiffren, die funktionieren, die häufig auch unterbewusst oder unbewusst funktionieren, weil sie sich in so eine Kollektivsymbolik eingeschrieben haben. Das könnte man jetzt, das will ich gar nicht länger machen, aber im Mittelalter gibt es ganz stark eine Abwertung von Juden als Schwein oder als Teuflische, als Teuflisch, als Ziegenbock. Es gibt so verschiedene Tiermetaphern, die immer wieder mit Juden in Verbindung gebracht werden, was natürlich bei der Entstehung des modernen Rasseantisemitismus in Extremform gesteigert ist, eben die Darstellung von Juden als Krankheitserreger, Viren, Bazillen, Ratten. Den Höhepunkt hat das Ganze in dem Film Der ewige Jude. Der kann immer nur unter wissenschaftlicher Anleitung gezeigt werden, aber der ist wirklich das Krasseste, was es in der Form gibt. Aber auch im Nationalsozialismus wurden Heuschrecken als Metaphern verwendet, vor allem in dem Film Jud Süß von Veit Harlan von 1940. Das ist ein Film, ein antisemitischer Propagandastreifen über Josef Süß Oppenheimer, der als Finanzberater des württembergischen Königs im frühen 18. Jahrhundert tätig war Und in dem Film fällt auch der Satz, als so Juden nach Württemberg wieder zurückkehren, nachdem sie vertrieben worden waren, Zitat, wie die Heuschrecken kommen, fallen sie über unser Land her. Also genau diese Metapher wurde auch im Nationalsozialismus verwendet. Diese Metapher oder die Parallelisierung von Juden mit Ratten, mit Tieren, wurde nach der Zerschlagung des NS-Regimes in den Bereich des Unsagbaren abgedrängt, taucht aber eben immer wieder auf und bewegt sich manchmal am Rande, manchmal auch jenseits des akzeptierten politischen Diskurses. Die Heuschreckenmetapher, die wirkt aber fort und taucht auch immer wieder auf. Es gibt dann, wenn das historisch interessiert, es gibt einen sehr guten Aufsatz des amerikanischen Historikers Omar Barthoff, Defining Enemies Making Victims, German, Jews and the Holocaust, wo er sagt, dass die Ursprünge moderner Völkermorde eben tief in dieser Metaphorik des Bösen und Schädlichen verwurzelt sind. Also eine Entmenschlichung des Gegners vorgenommen werden muss, um dann auch den Schritt zur realen Vernichtung hin vollziehen zu können. Das heißt natürlich im Umkehrschluss nicht, dass jede Metaphernverwendung dieser Art zum Völkermord führt, aber dass der potenzielle Wunsch nach Vernichtung angelegt ist. Wenn man eine Menschengruppe mit Ungeziefer oder sonst was parallelisiert, ist klar, wie man mit Ungeziefer umzugehen hat. Was soll man mit Schädlichen machen, mit gesellschaftlichen Schädlingen? Hierzu auch die nächste Folie von einer Gewerkschaftsdemonstration in München 2007. Gegen Börsenungeziefer werde, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, was auf der Dose noch unten drauf steht, extra sozialverträglich. Der Anlass dieser Demonstration war ein angekündigter massiver Stellenabbau bei Telekom in München. Das heißt, es gab irgendwie gute Gründe, auf die Straße zu gehen und zu versuchen, einen Stellenabbau zu verhindern. Die Frage ist, warum passiert das dann gerade auf diese Weise? Warum wird so eine Metapher verwendet, warum Verdi mit einer Sprühdose Anti-Schädlingsbekämpfungsmittel, die das Börsenungeziefer vertreibt und die gute deutsche Arbeit erhält. Ach genau, diese gute deutsche Arbeit, das ist mit das Krasseste, was es in dem Kontext im Gewerkschaftsbereich gab. Das war das 1. Mai-Plakat von 2009. Ich weiß nicht, ob man das gut lesen kann, also natürlich, ich meine, was heraussticht, ist 1a deutsche Muskelarbeit, die aber bedroht ist. Und zwar teure Westlöhne, jetzt ohne teure Westlöhne, also was natürlich auf den realen Lohnunterschied zwischen Ost- und Westdeutschland Bezug nimmt, preiswert durch Praktikanten, eben unbezahlte Praktika, das kennen wohl viele von euch im Studium oder sonst wo. 22% Frauenrabatt, was natürlich darauf abzielt, dass Frauen real für die gleiche Arbeit immer noch weniger verdienen. Dann EU-Sonderpreis, also irgendwie Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa und Sonderposten aus Leiharbeit. Das heißt, was angesprochen werden soll in diesem Plakat, sind natürlich reale gesellschaftliche Phänomene, über die man diskutieren müsste. Die Art, wie das getan wird, ist stockreaktionär. Dieses Plakat musste auch nach großem oder heftigem internen Protest zurückgezogen werden. Die Frage ist aber, wie die Gewerkschaft, und das werde ich nachher versuchen, theoretisch zumindest einen Erklärungsversuch zu liefern, wie die Gewerkschaft auf die Idee kommt, 1a deutsche Muskelarbeit anzupreisen. Ich glaube, das Plakat spricht so auch für sich. Das will ich nicht, sondern erstmal hier habe ich nämlich dann diese, jetzt muss ich es nur finden, diese Broschüre, die kann man auch runterladen. Warte mal, die Broschüre ist hier. Finanzkapitalismus, Geldgier und Reinkultur. Das ist diese Verdi-Broschüre eben vom Bereich Wirtschaftspolitik von Verdi, die gedacht ist als Handreichung vor allem für Betriebsräte und aktive Gewerkschafter als Argumentationshilfe. Also es geht, das macht das Inhaltsverzeichnis deutlich, es gibt irgendwie einen roten Teppich für Heuschrecke, es geht dann um Hedgefonds, Private Equity Fonds, Immobilienspekulation, Casino und Krisen, US-Immobilienkrise, globale Geldschwemme, Politik schafft Spielregeln ab und die Forderungen Finanzkapitalismus zurückdrängen. Die Broschüre hat 28 Seiten und ungefähr auf jeder zweiten Seite findet sich eine Karikatur, die ich auch gleich mal so durchgehen werde, weil da, glaube ich, viel zum Ausdruck kommt. Interessant ist in dieser Broschüre, das muss ich kurz zeigen, dass auch positiv auf Müntefering Bezug genommen wird. Und zwar wird ihm aber vor oder wird über Müntefering gesagt in Bezug auf die Heuschreckendebatte, Zitat, unter dem hier der Überschrift Krokodilsdrehen der Politiker. Politikern entgeht der zunehmende Druck des Shareholder-Value-Kapitalismus auf die Menschen nicht. Das von Franz Müntefering im Mai 2005 gezeichnete Bild von den Heuschrecken hat sich eingeprägt. Seine Kritik war jedoch heuchlerisch. Rot-Grün hat mehrfach Unternehmen privatisiert und sie Private-Equity-Unternehmen überlassen, wie im Falle der Bundesdruckerei und so weiter. Das heißt, man stimmt Müntefering zu, wirft ihm aber Heuchelei vor, dass er es ja gar nicht ernst meine, wenn er gegen die Heuschrecken vorgeht. Das auf die Bundesdruckerei nimmt Bezug auf den Einstieg der Broschüre. Und der erste Satz ist, wir haben ja alle einen deutschen Personalausweis. Was auch zeigt, welche Gruppe damit angesprochen wird, nämlich diejenigen in Deutschland, die einen deutschen Personalausweis haben, dass auch so eine antirassistische Diskussion in Gewerkschaften eigentlich weiter ist, wurde da komplett unterschlagen. Ich möchte euch noch ein anderes Beispiel hier zeigen, wo gerade dieser Kontrast Deutschland, Amerika auch stark gemacht wird. Und deswegen habe ich die Einführungsworte gesagt. Ich würde sagen, die deutsche Politik in Europa ist gerade das größte Problem und wird krisenverschärfend und drückt massive, krasse Sparprogramme in anderen Ländern durch. Sowohl bei Gewerkschaften als auch noch natürlich in einer viel krasseren Form bei Neonazis erscheint Deutschland immer als das Opfer der amerikanischen Finanzindustrie oder sonst was. Das wird hier nicht so abstrakt ausgeführt, sondern an einem sehr konkreten Beispiel, nämlich Cewe Color, eine Firma in Oldenburg, ein Fotodienstleister, das ist dieser Kasten hier. Heuschreckenabzocke erst einmal verhindert. Da geht es dann darum, dass ein amerikanischer Hedgefonds das Unternehmen aufkaufen wollte, aber der Vorstand, ich lese jetzt hier ab, hier der zweite vor, Zitat, der Vorstand von Cewe Color leistet öffentlich massiven Widerstand. Mit mir wird es keine Sonderausschüttung geben, wenn zugleich Mitarbeiter entlassen und Sozialplanverhandlungen geführt werden, so Cewe-Chef Hollander. Und bislang konnte sich das Management durchsetzen. Auf der Hauptversammlung in Oldenburg haben die Aktionäre dem Management den Rücken gestärkt. Sie schmetterten alle Forderungen der amerikanischen Hedgefonds ab. Jetzt kommt der Satz. Diesmal hat noch Oldenburg gegen New York gewonnen. Doch die Angriffe gehen weiter. Und das ist auch wieder so. Ich habe dann geschaut, weil interessant ist, dass nur eine der beiden genannten amerikanischen Hedgefonds-Firmen auch wirklich aus New York kommt. Aber natürlich ist genau diese Chiffre New York auch wieder so ein Bild, das bedient wird. Das ist die amerikanische Ostküste, das ist eine Stadt, man weiß, da gibt es einen hohen jüdischen Anteil, ist jüdisch dominiert und so weiter. Also man muss das gar nicht so ansprechen, das ist, Oldenburg hat gegen New York gewonnen, also die deutsche Arbeit, ein deutsches Unternehmen hat sich erfolgreich gegen einen amerikanischen Hedgefonds durchsetzen können, zum Glück. Und zwar in, und das ist interessant, mit dem deutschen Sozialpartnermodell, also Kapital und Arbeit oder Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen gegen eine ausländische Bedrohung. Ich gehe jetzt mal auf die Folien ein, die werde ich nur so kurz durchklicken, um euch so einen Eindruck zu geben, wie diese Broschüre dann aufgebaut ist oder beziehungsweise bebildert ist. Kann man auch im Internet runterladen. So, hier Bildschirmpräsentation. Das ist der Heuschreckenschwarm, der kommt. Also das ist auch so die Abfolge der Karikaturen, wie sie in der Broschüre drin ist. Den Heuschrecken wird, das war, Entschuldigung, die Zeit der Großen Koalition von Merkel und Steinbrück, der rote Teppich ausgerollt. Also obwohl Müntefering noch gegen die Heuschrecken agitiert hat, rollt die Politik real den Heuschrecken, den Teppich aus. Das führt dann dazu, dass die Heuschrecken sowohl die, das soll wahrscheinlich eine Fabrik sein, also das produzierende deutsche Kapital und die deutsche Arbeit aussaugen und an Wohneigentum irgendwie Geld rauspressen. Da gibt es dann auch so Grafiken über Hedgefonds, also über wie viel finanzielle Ressourcen Hedgefonds verfügen. Die Hedgefonds spielen Casino und zwar mit der Welt. Also es geht um wirklich viel, so dass Wohl und Wehe der gesamten Menschheit steht dabei auf dem Spiel. Steueroasen, da gibt es dann auch. Hier auch, wo man ja drüber reden könnte, was das heißt. Also was zum Beispiel Private Equity Fonds real über die Konstitution des kapitalistischen Gesellschaftssystems aussagen, ist hier die Überschrift, immer mehr Heuschrecken kommen nach Deutschland. Hier wird auch wieder ausgepresst, dass auch immer wieder, also immer so eine Person, die davon profitiert. Da auch die Leute, die auf dem nichts ahnend auf dem Balkon sitzen, sich sonnen oder einen Sonnenschirm aufgespannt haben, also eine ganz normale Wohngegend, die plötzlich überfallen wird von einem Heuschreckenschwarm. Und es sind dazu auch noch Riesenheuschrecken. Vermögen strömt ins Casino, als ob man irgendwie funktionieren in der Finanzwirtschaft durch Casino-Methoden oder sowas erklären könnte. Also werden reale gesellschaftliche Veränderungen auf, naja, so Casino-Niveau heruntergebrochen. Hier ja auch, also Steinbrück, der sich freut, dass endlich investiert wird. Dabei ist der Finanzplatz Deutschland nur noch ein Casino. Weltweit angelegtes Vermögen. Und dann hier bricht eine Geldschwemme über Deutschland hinein, also die zerstört irgendwie die Häuser, die Fabriken wanken und die Menschen müssen zum Arbeitsamt gehen dadurch. Und es gibt wieder einen Profiteur, also es gibt auch wieder eine Personalisierung in diesem Bild, die eine Person, die eben auf dieser Welle reitet und fett grinsend auf einem Surfboard steht. Das ist, finde ich, mit das krasseste Bild. Die MS Heuschrecke, also eine Heuschrecke mit Sonnenbrille, auch wieder im Nadelstreifenanzug, diesmal begleitet von Haien, also noch eine weitere Bedrohung, die mit einherkommt. Und dann gab es einen Damm, das war die nationale Gesetzgebung. Dieser Damm ist mittlerweile aber zerstört und die Frage ist, wie wurde er zerstört? Nämlich wahrscheinlich durch Verräter von innen. Also die beiden, die diese Hacken haben, die ein Loch in den Damm reingeschlagen haben. Und jetzt strömt Wasser rein und zerstört die Fabriken, die im Hintergrund gerade noch funktionieren. Also allein, wenn man versucht, dieses Bild zu deuten, und ich weiß auch nicht, ob man das irgendwie anders deuten könnte, aber es ist dieser Verräter-Topos, der da zum Ausdruck kommt. Es ist die Bedrohung eben der produktiven deutschen Arbeit durch von außen kommende Heuschrecken, die, und das sagt ja die eine Heuschrecke, auf zu neuen Betätigungsfeldern. Also sie kommen irgendwo anders her, ziehen jetzt nach Deutschland und es ist klar, sie werden weiterziehen und die nächsten Fabriken abgrasen. Die Konsequenz daraus ist, dass man sich eigentlich Gedanken muss, wenn man dieser Logik folgt, wie baut man den Damm wieder auf und was macht man mit den Verrätern? Und dann wird es richtig reaktionär. Am Schluss ist aber, es muss immer gut ausgehen, da gewinnen dann die Gewerkschaften gegen die Heuschrecken. Die Heuschrecke ist gefesselt, der rote Teppich ist wieder zusammengerollt und hinten ist ein großes Fest mit Baby und spielendem Hund und irgendwie wird wahrscheinlich ein Fleischklops gegrillt oder so. Das sind genau diese Bilder in dieser Broschüre. Wie bitte? Das ist die Schlussszene von jedem Asterix-Comic. Das ist ein Klassiker. Ja, klar. Ja, es muss auch so sein. Es muss so ein Happy End natürlich geben. Das weiß halt nicht jeder. Nicht jeder ist mit Asterix aufgewachsen. Das stimmt. Aber Asterix, das wäre sowieso, Asterix ist ja eigentlich auch total reaktionär, oder? So als Kindercomic. Eine andere Diskussion, aber irgendwie dieses blöde gallische Dorf, das sich gegen die römische Zivilisation wehrt. Ja, wirklich, das ist so die heimische Scholle verteidigen gegen auch die zivilisierenden Tendenzen von außen. Aber ich glaube, Asterix ist jetzt nur ein Nebenthema. Das Interesse, also nach dieser Broschüre gab es eine innergewerkschaftliche Diskussion, das auch um den Rahmen der Debatte deutlich zu machen. Es gab nämlich einen Antrag der Verdi-Jugend, der auch einstimmig angenommen wurde, dann in Bezug auf die Broschüre. Die ganze Debatte dazu ist auf LaborNet nachzulesen. Da wird dann gefordert, ich lese den letzten Absatz vor, Zitat, wir meinen, dass Gewerkschaften heute dringender denn je kapitalistische Entwicklungen als einen Prozess der selbstverursachten Sachzwänge kritisieren müssen und auch die Diskussion um gesellschaftliche Alternativen vorantreiben sollten. Doch das bedeutet gerade nicht, die Ursache allen Elends bei fremden Konkurrenten oder den anonymen Finanzinvestoren zu suchen. Gewerkschaften müssen aufklären, wie jeder Standort mit all den negativen Erscheinungen wie Lohnsenkungsprogrammen auf die verschärfte Konkurrenz am Weltmarkt reagiert und genau dadurch den Zwang zur intensiven Ausbeutung reproduziert und den Unterbietungswettbewerb weiter verstärkt. Nochmal, wir wollen den Verantwortlichen keine bewussten Absichten in diese Richtung unterstellen. Uns geht es um eine weit in der Gewerkschaft verbreitete erschreckende Unkenntnis oder Unsensibilität mit diesen Themen, die dringend überwunden werden müssen. Ich würde auch mit dem letzten Absatz mitgehen, insofern, dass ich sagen würde, natürlich sind diese Karikaturen nicht aus einer antisemitischen Motivation oder so herausgewählt. Ich würde auch den Machern das keineswegs unterstellen wollen. Das Interessante ist aber, warum das trotzdem funktioniert, also warum diese Metaphern ständig gewählt werden, warum es überhaupt kein Bewusstsein dafür gibt, dass so eine Form der Kapitalismuskritik ein Problem darstellt und eine strukturell antisemitische Argumentation bedient wird. Und es gab auch keinerlei Einsicht, und da würde ich dann auch in der Kritik doch einiges weitergehen als die Verdi-Jugend. Als Reaktion auf Kritik auch von anderen Gewerkschaftern, die kamen, gab es eben keine Einsicht der Herausgeber oder der Leiter, der Mitarbeiter der Abteilung Wirtschaftspolitik bei Verdi, sondern Kritik wurde komplett zurückgewiesen. Es gab eine völlige Immunität gegen die Argumente. Es wurde gesagt, ja, ach, warum eine Heuschreckenmetapher antisemitisch ist, verstehen wir auch nicht, und das meinen wir nicht so, also ist es nicht so. Stattdessen wurde auf die vielen positiven Leserzuschriften Bezug genommen. Und die Leserzuschriften, die sich auch zum Teil im Internet finden, waren dann im Sinne von, die Broschüre ist total gut, endlich wurden mal Ross und Reiter genannt. Also endlich hat man mal gesagt, wie es auch ist und so. Und genau da wird es dann ein Problem, weil dann so eine Einforderung einer populistischen, personalisierenden Kapitalismuskritik ist und dann das eben genau bedient wird. Was verkannt wird dadurch, ist, dass Gewerkschaftsmitglieder sogar zu einem höheren Prozentsatz als die gesamtdeutsche Bevölkerung anfällig für rassistische und rechtsextremistische Denkweisen sind. Das hat eine sehr große Studie von 2004 gezeigt. Und das Erschreckende für Gewerkschaften, deswegen wurde die Studie auch so nie als Buch veröffentlicht, ist aber auf Seiten von Politikwissenschaftlern der FU Berlin, Stöss und anderen runterzuladen, hat gezeigt, dass Gewerkschaftsfunktionäre sogar noch zu einem höheren Prozentsatz als die Mitglieder anfällig sind für derartige Denkweisen. Das ist natürlich für Gewerkschaften, die für sich in Anspruch nehmen, irgendwie fortschrittliche Organisation zu sein und so weiter, ein immenses Problem. Und gerade, das ist auch meine Erfahrung in Diskussionen, die ich innerhalb der Gewerkschaften habe, gerade bei Verantwortlichen, ist häufig ein nicht zur Kenntnis nehmen wollen, ein Wegschieben. Ich würde sagen, man muss das ganz offensiv angehen. Also man muss darüber diskutieren, inwieweit eine gewerkschaftliche Agitation, gerade auch in dieser Form, eben solche Denkweisen eher befördert und nicht bekämpft. Wann haben wir denn angefangen? Vor einer Stunde? Nee, es ist 10 nach 8. Wir haben nicht um 10 nach angefangen, oder? 20 nach? Wie unpünktlich. Das lag nicht an mir. Ich werde noch kurz, kurz zu halten, versuchen, theoretische Ausführungen zu machen, weil die Frage, was an dieser Argumentation jetzt antisemitisch ist, nur einzufangen ist mit einem Bezug auf, würde ich sagen, die Theorie des Marxischen Fetischbegriffs, der die Grundlage liefert für eine Unterscheidung zwischen dem Wesen der kapitalistischen Verhältnisse und ihren Erscheinungsformen. Das ist die Fetischkritik, die Marx im ersten Band des Kapitals entwickelt, wo er zuerst auf, ich muss jetzt ein bisschen straffen, aber auf Ware, Geld, Kapital eingeht, eben nicht nur als ökonomische Kategorien, wie es häufig verstanden wird, sondern auch als Form und Ausdruck gesellschaftlicher Zustände, aber auch bestimmter Denkformen. Das Grundproblem der kapitalistischen Gesellschaftsformation ist, dass gesellschaftliche Beziehungen sich in vergegenständlichter Form ausdrücken, eben in der Warenform. Sie vermittelt erscheinen und dementsprechend nicht direkt als gesellschaftliche Beziehungen wahrnehmbar sind. Das war in vorbürgerlichen Gesellschaften anders, wo es klare soziale Hierarchien gab, wo auch die Ausbeutung sichtbar war, also oder wie Reichtum funktioniert, wie Abgaben, also Abgaben von Bauern an Feudalherren. Im Kapitalismus ist das Arbeitsverhältnis vertraglich geregelt. Es findet auch keineswegs eine Übervorteilung der Arbeiter durch den Kapitalisten statt. Es findet realen Tausch, es ist realen Äquivalententausch. Die Frage ist, die Marx sich ja stellt, wie kann bei einem Tausch von Äquivalenten trotzdem am Ende ein Gewinn stehen? Also wie funktioniert Mehrwert? Das, was Marx GWG' dann nannte. Und Arbeitskraft ist im Kapitalismus eben eine Ware, aber eine besondere, weil sie die einzige Ware ist, deren Gebrauch mehr Wert schafft als verbraucht. Also das ist genau dann der Mehrwert. Eine Ware ist aber im Kapitalismus auf der einen Seite ein Gebrauchsgegenstand, der Stuhl, auf dem ich sitze, das wäre die konkrete Dinglichkeit oder Stofflichkeit des Stuhls, hat aber auch einen abstrakten Tauschwert, also der dann in einem Preisäquivalent ausgedrückt wird, keine Ahnung, 50 Euro oder sowas. Und in diesem Doppelcharakter der Ware kommt aber die gesellschaftliche Beziehung, die in diesem Stuhl steckt, die auch in einem Äquivalententausch drinsteckt, die aber auch in der Produktion, also in der Arbeit, die zur Produktion dieses Stuhls oder irgendwelcher anderer konkreter Gegenstände verdinglicht ist, die wird nicht deutlich. Insofern, und da greift dann so ein Fetischbegriff, der eigentlich aus einer Ethnologie und aus anderen Bereichen kommt, weil ein fetischistisches Bewusstsein, das ein kapitalistisches Alltagsbewusstsein ist, nicht, da müsste man dann drüber diskutieren, nicht genug reflektiert, nicht in der Lage ist, das, was Marx auch als das Wesen kapitalistischer Vergesellschaft bezeichnet, zu begreifen. Insofern scheinen die gesellschaftlichen Verhältnisse ein Eigenleben zu entwickeln. Marx spricht da auch von einer zweiten Natur. Also es gibt ein System von Herrschaft und Zwängen, das, obwohl es gesellschaftlich bedingt ist, also dieser Stuhl, auf dem ich sitze, der ist nicht zu verstehen ohne Verständnis der kapitalistischen Vergesellschaftung, scheint da doch unpersönlich, objektiv oder sogar natürlich zu sein. In diesem Wahnfetisch oder fetischistischen Bewusstsein, oder dieser Wahnfetisch ist ein Ausdruck von Denkweisen, die nur die äußerlichen Erscheinungsformen des Kapitalismus wahrnehmen, aber nicht zum eigentlichen Gegenstand, zum Wesen durchdringen. Das heißt, so ein Alltagsbewusstsein verharrt an der Oberfläche, das wäre dann die Zirkulationssphäre, Geld, Börse, und es geht nicht um die Ausbeutung in der Produktion. Und es wird nicht reflektiert, inwieweit die Zirkulations- und die Produktionssphäre zusammenhängen und auch gegenseitig vermittelt sind. Am modernen Antisemitismus, und das ist jetzt der Link dazu, ist ja auffällig, dass er sich gegen sehr viele Aspekte moderner Gesellschaft richtet, aber nicht gegen das industrielle Kapital, sondern immer nur gegen das Finanzkapital, gegen das Geld, gegen die Börse. Die Frage ist, warum? Ich überlege gerade, wie ich das ein bisschen abkürzen kann. Es gibt diesen Gegensatz in der fetischistischen Sicht zwischen Abstraktem und Konkretem, also zwischen Produktionssphäre und Zirkulationssphäre, die aber beide eigentlich feste Bestandteile der kapitalistischen Vergesellschaftung sind. Und dieses Konkrete, also das wäre dann die Arbeit, die Veräußerlichung von Hirnmuskel nervt, das ist so eine berühmte Formulierung, die Marx liefert, die scheint den Rang eines Naturgesetzes zu haben, also Arbeit als anthropologische Konstante menschlichen Entwicklung, wohingegen nur die abstrakten Erscheinungsformen Geld, Zins als kapitalistisch überformt oder als kapitalistisch erscheinen und als eigentlicher Ausdruck des Kapitalismus und damit als Wurzel allen Übels erscheinen. Und der moderne Antisemitismus als Form des fetischistischen Bewusstseins kapriziert sich eben auf diese Sphäre des Abstrakten. Demgegenübergestellt wird dann die konkrete Arbeit, die Handarbeit, und das ist auch dann natürlich ein Ausdruck fetischistischen Bewusstseins, wenn der DGB so ein erstes Mai-Plakat macht mit 1a deutsche Muskelarbeit. Diese konkrete Arbeit wird also als etwas verstanden, was eigentlich nicht kapitalistisch ist, was genau diese anthropologische Konstante darstellt, und das wird der Abstraktheit des Geldes gegenübergesetzt, und das Geld erscheint eben als eine Bedrohung der Arbeit. Und das ist auch genau diese Heuschreckenmetapher, die dann immer eine Bedrohung der Arbeit, der Fabriken, der Bedrohung von außen ist. Was aber für die einfache Warenform gilt, und das dekliniert Marx dann im Kapital durch, und da gibt es ja auch für diejenigen, die sich dafür interessieren, eine lange Diskussion, wie die Wertform konkret zu interpretieren ist und ob der Wert oder wie der Wert zu fassen ist, ob als rein gesellschaftliches Verhältnis und so weiter, da muss ich jetzt, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. Das gilt aber, diese Form des fetischistischen Bewusstseins zielt eben nicht nur auf die einzelne Warenform, sondern auf die Konstitution gesellschaftlicher Verhältnisse im Kapitalismus allgemein. Diese Verhältnisse erscheinen als natürlich. Das ist dieses ganze Gelaber von Alternativlosigkeit. Und ich glaube, am besten kommt so eine verquaste Form des Denkens zum Ausdruck in den Börsenkommentaren, in den unterschiedlichen Fernsehsendern. Wenn man sich anschaut, wie von der Börse geredet wird oder vom DAX, der DAX hat heute schlechte Laune oder dem DAX geht's heute nicht gut oder der DAX macht heute viele Sprünge oder so. Das ist so eine Anthropomorphisierung, also eine Vermenschlichung eines abstrakten Phänomens, was unter ethnologischen Gesichtspunkten auch interessant wäre. Aber genau diese Naturalisierung gesellschaftlicher Verhältnisse wurde im Laufe der historischen Entwicklung zunehmend biologisiert. Das ist dann auch der ganz extrem eben im Rassenantisemitismus. Das zeigt sich aber auch in anderen Bereichen. Also vielen von euch, die sich mit Staatstheorie auseinandersetzen, ist dieser Staat als lebender Organismus, also organische Metaphern in Bezug auf Gesellschaft, in Bezug auf den Staat, taucht das immer wieder auf bei Theoretikern wie Carl Schmitt, aber auch schon früher bei rechten Staatstheoretikern, aber natürlich auch als bekanntestes Beispiel im Sozialdarwinismus des späten 19. Jahrhunderts. Da wird dann auch wieder in dieser Form der Naturalisierung gesellschaftlicher Verhältnisse erscheint die industrielle Produktion eben als eine schöpferische Tätigkeit. Das industrielle Kapital scheint fast so etwas wie ein direkter Nachfolger natürlicher handwerklicher Arbeit zu sein. Und der Gegensatz dazu ist das parasitär wahrgenommene Finanzkapital. Der gesellschaftliche Zusammenhang, in dem es sich befindet, wird dann folgerichtig als eine übergeordnete organische Einheit aufgefasst. Das ist dann der Topoi der Gemeinschaft, des Volks, der Rasse. Das Kapital wäre aber mit Marx eigentlich als ein gesellschaftliches Verhältnis zu begreifen, ein umfassendes gesellschaftliches Verhältnis, das nur in seiner Totalität, also in dem widersprüchlichen Zusammenhang von Zirkulations- und Produktionssphäre zu verstehen und zu kritisieren wäre. In diesem fetischistischen Bewusstsein wird aber diese abstrakte Dimension abgespalten, Börse, Geld, zinstragendes Kapital und als der eigentliche Kern des Kapitalismus verstanden. Insofern greift dieser Antikapitalismus oder mit dieser fetischistischen Auffassung kapitalistischer Vergesellschaftung wird dann nur das Abstrakte angegriffen, aber keineswegs nur das Geld oder der Zins, sondern das ist dann auch gegen die abstrakte Vernunft, gegen das abstrakte Recht und eben gegen das Geld und Finanzkapital. Und das ist genau dieser Zusammenhang zwischen dem Hass auf der Antisemiten auf Banker und auf Intellektuelle zugleich. Das ist so eine Denkfigur, die Adorno und Horkheimer auch in der Dialektik der Aufklärung schon durchbuchstabieren. Von diesem skizzierten Fetischismus, von diesem fetischistischen Bewusstsein ist der Weg zum Antisemitismus nicht weit. Und da möchte ich mich auf einen vielen von euch wahrscheinlich bekannten Aussatz von Moshe Postone beziehen, der das am besten, meines Erachtens immer noch mit am besten dargelegt hat, weil der antikapitalistische Angriff nicht beim Kampf gegen das Abstrakte als Abstraktem stehen bleibt, sondern eben auf eine konkretere, personalisierte Ebene kommt. Zitat Postone. Selbst die abstrakte Seite erscheint vergegenständlicht. Auf der Ebene des Kapitalfetischs wird nicht nur die konkrete Seite naturalisiert und biologisiert, sondern auch die erscheinende abstrakte Seite, die nun in Gestalt des Juden wahrgenommen wird. So wird der Gegensatz von stofflich Konkretem und Abstraktem zum rassischen Gegensatz von Arier und Jude. Der moderne Antisemitismus besteht in der Biologisierung des Kapitalismus, der selbst nur unter der Form des erscheinenden Abstrakten wahrgenommen wird als internationales Judentum. Zitat Ende. In diesem Sinne werden dann Juden mit Kapitalismus überhaupt gleichgesetzt. Und sie werden aber nicht bloß, nochmal Postone, als Repräsentanten des Kapitals angesehen. In diesem Fall wären die antisemitischen Angriffe wesentlich klassenspezifischer gewesen. Sie wurden vielmehr zur Personifikation der unfassbaren, zerstörerischen, unendlich mächtigen internationalen Herrschaft des Kapitals. Zitat Ende. Das ist genau diese Verschwörungstheorie, die Weisen von Zion als das bekannteste historische Beispiel. Man muss historisch nochmal schauen, warum sich das an den Juden festgemacht hat, diese Form des fetischistischen Denkens, weil die Juden, wenn man sich historisch die Entstehung des Antisemitismus anschaut, ja für so gut wie alle Verwerfungen des modernen Kapitalismus zur Rechenschaft gezogen werden. Also Verstädterung, wenn man sich anschaut, dieser Hass auf die moderne Großstadt, die im Gegensatz zur Scholle und dem heilen Leben auf dem Land gesetzt wird. Aber auch mit Frauenemanzipation, mit individueller Entwurzelung. Und das liegt daran, dass die Juden als einzige nichtchristliche Minderheit in Europa eben durch die Tradition des Antijudaismus seit Jahrtausenden den Hass der Mehrheit auf sich gezogen haben. Also diese lange Tradition des Antisemitismus wirkt da fort. Es hat aber zugleich auch was damit zu tun, dass im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, als dann eine schnelle Ausweitung des industriellen Kapitals stattfand, als eine Industrialisierung sich gesamtgesellschaftlich durchgesetzt hat, die Juden scheinbar die Profiteure dieser gesellschaftlichen Entwicklungen waren. Also Horkheimer und Adorno sprechen von den Juden als Kolonisatoren des Fortschritts. Es gibt da andere Begriffe noch, Pioniere der Moderne, weil die Juden aufgrund der lange Zeit diskriminierten gesellschaftlichen Stellung in den Bereichen realisiert haben, die plötzlich relevant waren in der modernen Gesellschaft, Bereichen wie Geldhandel und so weiter, die historisch lange Zeit eigentlich aus diskriminierenden Gründen heraus übermäßig von Juden besetzt waren. Also für viele Juden waren diese modernen Entwicklungen eben keine Entwurzelung, sondern eine Möglichkeit für einen gesellschaftlichen Aufstieg. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum die Juden zu den Personifikationen der abstrakten Seite des Kapitalismus wurden, und das ist in der Organisationsform des modernen Staates zu finden, die auch wiederum einen Doppelcharakter aufweist, den Marx in seinen Frühschriften darlegt, nämlich wie die Ware ihren Ausdruck eben in diesem Doppelcharakter von Abstraktem und Konkretem findet, so existiert auch eine Trennung zwischen dem politischen Staat auf der einen und der bürgerlichen Gesellschaft auf der anderen Seite. Im Individuum drückt sich dann diese vermeintliche Spaltung auf zwischen Staatsbürger und Privatperson. Als Staatsbürger ist ein Individuum abstrakt, also zumindest auf einer theoretischen Ebene alle gleich. Es gibt eine bürgerliche Vorstellung von Gleichheit, die sich in der Staatszugehörigkeit oder auch im Pass in dem Punkt ausdrückt oder in der Forderung eben nach einem allgemeinen Wahlrecht. Als Privatperson hingegen ist ein Individuum konkret eingebettet in reale gesellschaftliche Beziehungen, die das, was Max Weber als Ferntrennung bezeichnet, als Charakteristikum der modernen bürgerlichen Gesellschaft. In Deutschland jedoch, und da könnte man diskutieren, inwieweit das in anderen europäischen Nationen auch zutrifft, war diese Trennung nie so vollständig verwirklicht, weil die Nation als eine Form der Vergemeinschaftung eben nicht nur eine abstrakte politische Ganzheit war, sondern eine konkrete Prägung hatte, Sprache, Geschichte, Tradition, Religion. Insofern waren die Juden als gesellschaftliche und politische Gruppe die einzige, die die Bestimmung von Staatsbürgerschaft als reines Abstraktum auch erfüllt haben. Das heißt, sie waren dann Staatsbürger, deutsche Staatsbürger, aber eigentlich keine richtigen Deutschen. Also sie hatten die Staatsangehörigkeit, aber irgendwie gehörten sie trotzdem nicht dazu. Das zeigt sich in einer ähnlichen Weise, das könnte man an Frankreich am Beispiel der Dreifüßaffäre Ende des 19. Jahrhunderts diskutieren. Frankreich als die bürgerliche Gesellschaft, das Land der Revolution von 1789, hat trotzdem einen antisemitisch motivierten Schauprozess Ende des 19. Jahrhunderts, der eigentlich die Grundlagen jeder bürgerlichen Gesellschaft untergräbt. Diese Abstraktheit der Staatsbürgerschaft wurde dementsprechend mit Juden identifiziert. Wenn man sich dann die Geschichte des 20. Jahrhunderts anschaut, als Nebenbemerkung, und vor allem die Schriften von Hannah Arendt liest zu Minderheitenrechten, zu Fragen von Staatsangehörigkeit, dann wird nämlich deutlich, dass in einer nationalstaatlich strukturierten Welt auf jede Form der abstrakten Rechte ziemlich geschissen werden kann, wenn man in der Situation ist, nichts anderes zu haben als nur diese abstrakten Rechte. Das war jetzt sehr polemisch formuliert. Hannah Arendt macht das deutlich, indem sie sagt, versuch mal eine Grenze zu überschreiten und beruf dich auf die Menschenrechtscharta oder sowas. Also das ist bis heute, solange es nicht eine konkrete Rückbindung an den Staat und an ein Staatsinteresse gibt, können auch Rechte nicht eingefordert werden, weil Rechte unterm Strich immer eine Machtfrage sind. Und wenn man sich die Geschichte der Staatenlosigkeit, für die, die das nicht kennen, das Kapitel zur Aporien der Menschenrechte im Totalitarismusbuch Hannah Arendt, macht sie das sehr deutlich, inwieweit die Menschenrechte eben nur aporetisch zu fassen sind. Vor diesem Hintergrund wurden Juden eben als wurzellos international angesehen. Und die Macht und Gefahr des modernen Antisemitismus als Höchstform des Fetischs liegt darin, dass er eine allumfassende Weltanschauung liefert, die diese verschiedenen Arten antikapitalistischer Unzufriedenheit zu erklären scheint und ihnen politischen Ausdruck verleiht. Dieser Hass auf das Abstrakte als negative Seite des Kapitalismus ist charakteristisch für den modernen Antisemitismus, und dieser Hass wurde zugespitzt oder in Extremo reproduziert von den Nationalsozialisten in der bekannten Unterscheidung zwischen jüdischer Nichtarbeit auf der einen und deutscher Arbeit auf der anderen, beziehungsweise eben das schaffende, vermeintlich produktive, nicht auf Bereicherung zielende Kapital auf der einen und das raffende, unproduktive, parasitäre Kapital, jüdisch konnotierte Kapital auf der anderen Seite. In dieser Form der antikapitalistischen Agitation ist klar, dass es zu einer in letzter Instanz Zerstörung des Abstrakten und der Personifikation des Abstrakten kommen muss und die Erlösung der Welt von der Quelle allen Übels in Gestalt der Juden stattfinden muss. Das ist, was Adorno und Horkheimer dann in dem Topos zum Ausdruck brachten, dass die Juden im Nationalsozialismus als Gegenrasse verstanden wurden. Ich wollte jetzt eigentlich, das werde ich überspringen, noch kurz auf das NSDAP-Programm von 1920 eingehen, wo auch eine antikapitalistische Agitation sich finden lässt, wo historisch eine breite Diskussion darüber da ist, ob das nur am Anfang der Bewegung so war und sich das später ändert und spätestens seit dem Röhmputsch 34 dieser linke Strasserflügel völlig abgewirtschaftet habe. Ich würde das anders sehen. Ich denke auch, dass man, wenn man Hitlers Mein Kampf anschaut, deutlich wird, dass Hitler zum Beispiel auch keineswegs arbeiterfeindlich argumentiert, sondern nur gegen die Verjudung der Arbeiterbewegung angeht. Also auch sagt, dass Gewerkschaften unter deutscher Führung und wenn die ganzen Juden erstmal weg sind, eine wichtige Rolle in der Volksgemeinschaft einnehmen müssen. Ich glaube, dass man das zeigen kann und dass dieser Antikapitalismus der Nazis auch ernst zu nehmen ist. Ich möchte jetzt zum Schluss nur ein paar Beispiele aus der heutigen Zeit bringen, nämlich von der NPD, der deutschen Stimme, auch in Bezug auf die Heuschreckendebatte, weil die NPD sich natürlich immer wieder als Verteidigerin des Sozialstaats gegen das internationale Finanzkapital geriert, der mehr oder weniger offen als jüdisch markiert wird. Also in einem Flugblatt der NPD ist von Verscherbelung von Wohnraum an internationale Heuschrecken die Rede oder im Vorfeld der Nordrhein-Westfalen-Wahl 2005 hat die Monatszeitschrift, ist eine Monatszeitschrift, oder? Die Deutsche Stimme, der NPD eine Überschrift gebracht, würde Münte NPD wählen. Das war genau eine Konsequenz aus dieser Heuschreckendebatte. Und da wurde dann auch sehr offen dieser Heuschreckenkapitalismus gegeißelt und in einem Artikel wurde von den Heuschrecken über Deutschland seien gesichtet worden, die jetzt einen Kahlfraß an deutschen Unternehmen vornehmen würden. Und das lässt sich bis in die heutige Zeit finden. Die NPD Sachsen hat anlässlich der Rettung der Hypo Real Estate die Parole rausgegeben, ein Nachschlag für die Heuschrecke. Also genau in der antikapitalistischen Agitation der Neonazis taucht diese Heuschreckenmetapher bis heute auf. Sowas sollte die Kollegen der Gewerkschaft und damit auch meine und wahrscheinlich vielen von euren Kollegen eigentlich zum Nachdenken bringen, warum das so in einer neonazistischen Agitation funktioniert. Was resultiert daraus? So als Schlussresümee vielleicht, nee, ist kein Resümee, weil ich auch mehr Fragen als Antworten habe, weil ich, wie ich es in meinem Einleitungsstatement gesagt habe, ich glaube, dass eine Diskussion über Alternativen und auch über die Verfasstheit der kapitalistischen Gesellschaftsformation absolut Not tut. Die Art, wie es gerade stattfindet, sowohl in der Occupy-Bewegung als auch in den eher reformistischen Teilen, Gewerkschaften, Sozialdemokratie, Linkspartei, das in einer Art stattfindet, die zumindest Gefahr läuft, in reaktionäre Ressentiments abzudriften. Insofern habe ich auch keine klare Antwort darauf, wie so eine Kritik jetzt klar zu formulieren wäre. Wir können gerne über hier 31. März auch diskutieren, was da in Frankfurt lief. Was ich einfacher finde, ist zu sagen, was man nicht tun sollte. Und das wäre eben genau dieses Moralisieren, also dieses empört euch, ich bin wütend, wie das Stefan Hessel in seinem Buch auch macht, das reicht nicht aus. Ich denke, manchmal ist eine Empörung durchaus angebracht. Also der Kapitalismus als eine Gesellschaftsformation bringt so viel Elend und Armut und katastrophale Zustände hervor, dass natürlich eine Empörung manchmal angebracht ist. Die Frage ist, warum eine Empörung nicht stattfindet oder nicht hauptsächlich stattfindet gegen die Arbeitsbedingungen bei Foxconn in China, die ganzen Apple-Produkte herstellen, mit der sich die Occupy-Bewegung so toll vernetzt und dadurch eine hybride, amorphe Bewegung ist. Wo gab es da den Massenaufschrei? Den gibt es nicht. Den Massenaufschrei gibt es gegen irgendwie das Finanzkapital. So. Es darf aber natürlich bei dieser Empörung keineswegs stehen bleiben, sondern diese emotional geleitete Wut muss gesellschaftstheoretisch fundiert werden. Was auf keinen Fall stattfinden sollte, ist, komplexe soziale Strukturen zu personalisieren. Also man kann Ackermann individuell für ein Arschloch halten. Aber ich glaube, es ist relativ egal fürs Funktionieren der Gesellschaft, ob der 200 oder 300 Millionen Euro im Jahr verdient. Daran kann man keine Gesellschaftskritik aufziehen. Und das passiert aber immer wieder. Das, was ich versucht habe darzulegen, ist, glaube ich, relativ schwierig in so alltäglichen Debatten im Gewerkschaftskontext, aber sicherlich bei einigen auch innerhalb der Parteien zu führen. Weil ich glaube, dass es jetzt jenseits so einer Kritik auch darum geht, natürlich zu intervenieren in Kämpfe gegen aktuelle oder alltägliche Zumutungen der Lohnarbeit, Kämpfe gegen sich verschlechternde Arbeitsbedingungen, zunehmenden Arbeitsstress und so weiter. Das kann man nicht ignorieren. Ich war in einem Teil der Linken lange Zeit aktiv, die, glaube ich, genau das getan hat, sich dafür überhaupt nicht zu interessieren. Das halte ich mittlerweile für einen Fehler. Darüber würde ich auch gerne diskutieren, das eher so als Frage. Ich hatte vor kurzem, als ich so einen ähnlichen Vortrag gehalten hat, hat mich jemand gefragt, ja, aber Sebastian, wie kann man da noch G' kritisieren? Also GW, G' Geld, Ware, mehr Geld. Da war meine Frage, müssen wir G' kritisieren? müssen wir G-Strich kritisieren oder müssen wir nicht viel eher versuchen, in irgendeiner Form darüber aufzuklären, wie der Zusammenhang von GWG-Strich ist? Also eher so ein breit angelegtes Aufklärungsprojekt, was, weil ich sagen würde, dass nicht G-Strich das Problem ist, sondern die Produktion von Reichtum und Waren unter kapitalistischen, ausbeuterischen Bedingungen, weil natürlich auch der Kapitalismus als Produktionsweise, wie Marx das formuliert hat, die beiden Springquellen des Reichtums untergräbt, nämlich Arbeit und Natur. Was auch klar ist, dass überall, wo demagogischer Antikapitalismus auftaucht, sei es in Form von Heuschrecken oder der Kritik am Finanzkapital, man dies nicht einfach abtun sollte als irgendwie Teil einer heterogenen, pluralen Bewegung, die zu akzeptieren sei, sondern solche Formen der antikapitalistischen Demagogie absolut ernst zu nehmen sind, zu kritisieren sind und deutlich zu machen sind, dass die in einem emanzipatorischen Umfeld eigentlich nichts zu suchen haben. Was man dafür tun kann, ist, sich historisch mit der Geschichte linker Bewegung und der Arbeiterbewegung auseinanderzusetzen, also überhaupt wieder sowas wie eine historische Urteilskraft auszubilden, wo eine Beschäftigung mit Geschichte auch helfen kann, aktuelle Zusammenhänge zu verstehen und eben diese Intervention in die aktuellen Debatten auch nicht scheuen sollte, nicht immer nur sich gegenseitig erzählen, dass man recht hat und jetzt die anderen irgendwie blöd sind, sondern man versuchen sollte, genau so eine Kritik auch irgendwie in Kontexte reinzutragen, wo sie nämlich hingehört. In diesem Sinne würde ich jetzt erstmal aufhören, entschuldige mich für das Überziehen und freue mich auf die Diskussion.